Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 357. Fuchsia ist mehr als nur eine Farbe. Ja, Thema heute Fuchsia aus OS. Ist das die heimliche Ablösung für Android? Und Google Allo bekommt eine einzigartige Funktion. Sehr, sehr interessant. In den News, naja, es war mal schon wieder so eine Woche, ja. Jetzt schon die zweite in Folge. Das hat definitiv was mit der Google I.O. zu tun, wo die Nachrichten so ein bisschen, ja, dahin tröpfeln. Aber ein bisschen was habe ich dann doch noch gefunden. Die Community war auch ziemlich aktiv. Da habe ich einiges zu sagen. Und ja, App der Woche. Muss mal gucken. Ja, dann kommen wir mal zu dem ersten Thema. Ja, Fuchsia ist das, ja, könnte man sagen, neue OS von Google. Ja, und zwar wird spekuliert, dass das irgendwann mal Android OS ablöst. Natürlich haben wir immer, ne, Chrome OS, jetzt soll es schon mal Android OS ablösen. Dann hätte Android und Chrome OS zusammenschmelzen sollen als neues System. Und ja, jetzt ist eben Fuchsia. Aber das kann man nicht von der Hand weisen. Fuchsia OS ist ganz am Anfang. Ja, das wird noch einige Jahre dauern, bis man damit vernünftig was anfangen kann. Wichtig aber für Google ist eben, dass sie ein Fundament legen, um dann gegebenenfalls eben auch ein Ersatzsystem zu bringen. Ja. Google immer sehr vorausschauend, das sagen sie auch immer. Ja, die können sich und werden sich nicht auf einem Android einfach ausruhen, so wie es Microsoft mit Windows mal gemacht hat, um dann zu schauen, wie die Marktanteile schwinden, ja, sondern Google ist da sehr vorausschauend und deswegen ist es natürlich auch richtig, jetzt schon zu gucken nach einer möglichen Ablösung für Android. Und da kommt Fuchsia OS natürlich absolut in Frage. Wie gesagt, ein OS, das sehr, sehr am Anfang ist erst, ja. Und deswegen gibt's auch jetzt eine ganz, ganz frühe Alpha UI für Fuchsia, die sich Armadillo nennt, ja. Süßes Tierchen, ja, Armadillo. Aber diese UI, wie sie da jetzt die Runde macht im Internet bei verschiedenen Seiten, die ist eigentlich das irrelevanteste Stück an dem ganzen System. Diese UI wird niemals so veröffentlicht werden. Die sind rein nur für Testzwecke, für jetzt diesen Unterbau zu testen, denn da muss natürlich jetzt drauf aufgebaut werden. Fuchsia benutzt einen unabhängigen Kernel. Android baut ja im Prinzip auf den Linux-Kernel auf. Fuchsia wird im Prinzip einen eigenen Kernel bekommen und wird grundlegend natürlich verschieden sein. Man wird sehen, wie weit die Kompatibilität überhaupt zu Android jetzt gewährleistet sein wird. Ja, das lässt sich nicht abschätzen, aber es wird auf jeden Fall was komplett anderes werden. Ja. Wie gesagt, es ist ein Projekt, das auf die Zukunft gemünzt ist. Die Chancen, dass Fuchsia einfach so verschwindet, wie es gekommen ist, das ist durchaus möglich. Ja. Da stehen die Chancen sogar, sagen wir mal, recht gut, weil es macht sich natürlich dann auch, es hängt natürlich davon auch ab, wie Android sich weiterentwickelt. Ja, solange Android diesen Marktanteil halten kann, wird für Google kein Bedarf bestehen, zu reagieren. Und wenn dann das zu lange dauert, dann wird Fuchsia natürlich auch wieder veraltet sein vom Unterbau her. Da muss man wieder was Neues machen. Aber falls in den nächsten 5-6 Jahren es notwendig wäre, dass Google einen Switch machen muss oder vielleicht eben, was heißt ein Switch, vielleicht eben mit einem alternativen System auf den Markt drängen muss, dann wäre Fuchsia sicherlich nicht nur eine Wahl, eine gute Wahl oder eine schlechte Wahl, sondern es wäre die einzige Wahl. Das muss man ja auch sagen. Ne? Aber gut, dass sich Google da nicht auf den Lorbeeren ausruht und sich im Prinzip durch das Projekt selbst Konkurrenz macht. Ich sagte es, ich hab lang überlegt, ob ich überhaupt darüber sprechen soll, über Fuchsia OS, weil das ein noch vollkommen theoretisches System ist. Ja? Also es gibt zwar funktionierende einen funktionierenden Grundkern und die UI ist da, aber es ist im Prinzip nicht spruchreif, dass das irgendwann mal rauskommt. Und es ist auch nicht ganz klar, das muss man auch sagen, ob jetzt das eher für eine Ablösung von Chrome ist oder für eine Ablösung von Android. Ich denke einfach, das ist ein System, das sich Google eben behält, damit eben gegebenenfalls reagiert werden kann auf eine veränderte Marktposition. Ja, das kann alles Mögliche sein. Und ja, Fuchsia OS, der Feind im eigenen Haus, ja, das hört sich fast so an wie bei Apple damals, ja, Apple II, Apple III, die Zugpferde und dann kam der Mac und dann gab's hier, ne, die Umorientierung sozusagen, aber es ist nicht verkehrt gewesen, natürlich nicht, und jede Firma, die weiter bestehen will, muss sich natürlich auch weiterentwickeln. Microsoft hat es schon erfahren, sage ich mal, wie schnell sowas gehen kann, von der absoluten, unangefochtenen, alternativlosen, nein, nicht deutsche Bundesregierung, sondern ein alternativloses System zu einem System, das immer mehr an Relevanz verliert, ja, nicht nur durch den mobilen Bereich, ja, aber auch auf Servern sieht es ganz, ganz übel aus. Dort ist die große Bedrohung eben Linux und Unix-Derivate, während eben beim mobilen Bereich iOS und Android alles weghauen. Oh, und Microsoft sitzt jetzt auf einem Windows-Desktop-System, das in sich schon, ja, wie soll ich denn sagen, zum Untergang geweiht ist. Eigentlich ist es ja schon untergegangen, zumindest in der breiten Bevölkerung, da die Zahlen der PCs ja rückläufig sind, aber die Zahlen von den Mobilfunkgeräten halt drastisch zugenommen haben. Das heißt, die Leute machen jetzt ihre Sachen nicht mehr mit Computern und unter Windows, sondern mit mobilen Geräten unter Android und iOS. Das ist die Realität. Und Google weiß das. Google weiß, dass Android auch in kurzer Zeit, ja, durch Gegebenheiten, die man jetzt noch nicht absehen kann, stark bedroht wird und dann auch relativ schnell unter Beschuss geraten kann. Ja. Dabei denke ich noch nicht mal so sehr an Apple. Was wäre denn gewesen, wenn zum Beispiel Microsoft alles richtig gemacht hätte und hätte sich einen großen Kuchen vom Marktanteil genommen mit einem mobilen System? Dann wäre sowohl für iOS als auch für Android die Zeit des Übermaßes vorbei gewesen, ja. Und man hätte kämpfen müssen, ja. Dass es nicht passiert ist, ja, woran das liegt, weiß ich natürlich nicht. Wenn ich das wüsste, würde ich wahrscheinlich für irgendwelche diese Firmen arbeiten, aber Google will sich halt eben hier absichern und durch dieses Fuchsia OS werden sie auch zumindest mal in die Lage versetzt werden, theoretisch zu reagieren. Ja. Wir hören sicherlich noch mehr davon, vielleicht sogar schon am Mittwoch, ja, bei der Google I.O. Aber da sicherlich nur am Rande, bestimmt nicht bei der Keynote, aber vielleicht werden wir da noch was hören. Ja, dann das zweite Thema für heute ist Google Allo, und zwar bekommt das oder hat es eine einzigartige Funktion bekommen, die ist so komisch, ich hab das gar nicht erst erfasst, was das eigentlich heißt, ja. Und zwar, man kann jetzt mit einem Selfie, ja, eigene Stickers machen. Und jetzt hört sich das natürlich ein bisschen blöd an, und so, ja, wie Stickers in meinem Gesicht drauf, ist doch Quatsch, ja. Nein, also das geht ein bisschen anders. Da haut wieder die vielgerühmte KI rein, ja, und zwar muss man mit Google Allo, geht man auf, ganz normal bei einer Nachricht auf die Sticker, das Sticker-Symbol, dort hinten, ganz hinten ist so ein Plus und das Sticker-Symbol, und dort kann man dann eigene einrichten. Dabei geht ein Fenster auf im Smartphone, wo man wo die Front-Facing-Kamera dann aktiviert wird, und man sieht sich selbst. So, dann positioniert man das so, dass die Augen genau in dieser Brille sind. Das ist so eine Brille abgebildet. Dort muss es genau drin sein und auch von der Größe her stimmen. Ja. Hipster Mückenbrillen sind dort nicht damit gemeint, muss man schon ein bisschen näher rangehen, ja, so dass die Brille im Vergleich zum Gesicht nicht ganz so riesig ist, ja. Und dann drückt man den Auslöser, dann werkelt die KI rum, erkennt verschiedene Gesichtspartien, ja, analysiert also das Selfie sozusagen und wählt dann die einzelnen Komponenten aus, um ein virtuelles Abbild sozusagen zu erstellen, ja, bei Allo. Es gibt 563 Quadrillionen Möglichkeiten, wobei Quadrillion ist aus dem US-Englischen übersetzt, ich weiß jetzt nicht genau, was das bei uns entspricht, ja, also vorsichtig, ne, die sagen ja auch zu Milliarden, Billionen, also, ne, bei Quadrillion setzt man mir aus, keine Ahnung, müsst ihr selbst nachgucken. Also 530 Quadrillionen Möglichkeiten, ja, und daraus werden dann Stickers generiert mit 22 verschiedenen Ausdrücken, ja. Wenn ihr mit einem Sticker, mit diesem erkannten, der übrigens sehr, sehr genau ist, dabei dürft ihr natürlich nicht denken, dass es wie ein Phantombild ist oder sowas, sondern mehr sowas wie so eine Karikatur, beziehungsweise so wie, wenn ihr das von Nintendo kennt, so Nintendo Mi, ja, also das ist schon unterschiedlich, aber man kann einzelne Gesichtszüge davon erkennen. Das macht die KI allerdings ziemlich gut, und wenn ihr da aber ein paar Beanstandungen habt, könnt ihr alles danach auch nochmal separat manuell ändern. Von der Augenbraue bis zu Schönheitsflecken auf der Backe, der Mund, die Kopfform, die Haarfarbe, die Brille, alles könnt ihr dann nochmal manuell einstellen und somit das so machen, wie ihr denkt, dass es auch am besten ist, beziehungsweise euch dann am besten repräsentiert. Das ist genial. Ja, das gibt nämlich euren Sticker einen so einen persönlichen Touch, und der sorgt für viel Spaß, ja. Mein Kumpel und ich haben das schon hier gemacht, wir lachen uns kaputt, ja. Die Sticker sind lustig, und sein eigenes Konterfei in diesen verschiedenen Situationen, zum Beispiel als Zombie, ja, zu entdecken, ist schon lustig, wenn auch wenn es nur, wie gesagt, so eine angedeutete Ähnlichkeit hat, nicht hundertprozentig, das dürft ihr nicht erwarten. Finde ich sehr, sehr schön, und das zeigt, dass hier das Potenzial von so einer Gesichtserkennung schon ziemlich hoch ist. Man kann damit einiges an lustigen Sachen machen, und ja, ich find's sehr, sehr genial. Und das ist auch eine Funktion, die hat in der ganzen Presse Anklang gefunden. Nicht schlecht. Und das zeigt mir auch wieder, dass eben hier wichtige Sachen liegen. Ich habe mich letzte Woche mit einem Messenger auseinandergesetzt, der nennt sich Line. Der ist das Nonplusultra in Japan zum Beispiel. Also das, was bei uns WhatsApp ist und Facebook Messenger, ist in Japan Line. Ja, kostenlos, aber die Firma verdient Geld mit Stickers. Die Sticker-Packs mit besonderen Grafiken, die kosten Geld, und zwar gar nicht wenig. Und die Firma verdient sich dumm und dämlich damit, mit diesen Stickers. Und das ist nicht nur ein japanisches Phänomen, sondern das ist allgemein so, dass eben die solche Sachen, die ziehen, die wirken. Ja. Übrigens interessant war das, um darauf nochmal zurückzukommen, finde ich auch immer schön, dass es verschiedene Abschnitte gibt in der Welt, in denen eben so das Normale eben, das was bei uns normal ist, eben dort gar nicht groß ankommt. Also WhatsApp oder Facebook Messenger ist dort so ungefähr wie bei uns Hangouts gewesen. Ist also, ja, okay, schon mal gehört, nö, nutze ich nicht. Und Line haut dort alles weg, ist unfassbar. Also wer dort zum Beispiel in der Schule ist, der hat Line. Da werden Klassentreffen organisiert, da werden auch offizielle Sachen verbreitet von der Schule, von den Schülersprechern und so weiter und so weiter. Offizielle Sachen verbreitet. Da kann auch mal eine Meldung von der Direktion rüberkommen, ja, von der Direktion rüberkommen über Line. Da ist es also ein Muss, ja, eine Line-ID zu haben. Ja. Das ist schon krass. Und wenn man auf japanische Webseiten geht, beispielsweise, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal NHK World, geht mal auf NHK World und guckt mal, da findet ihr unter den Artikels oder unter den Livestreams oder sowas, findet ihr immer eine Line-ID-Adresse, ja, auf der ihr dann diese Sachen sharen könnt. Line übrigens interessante Sache, ich werde das auch nochmal vielleicht nächste Woche genauer unter die Lupe nehmen. Ja, ich bin ja immer für Alternativen offen, das kennt ihr ja schon. Aber auf jeden Fall, um jetzt nochmal zurückzukommen zu Ello, hier ganz klar eine Sache, wo Ello was wieder mal was bietet, was eben sonst nicht zu finden ist. Und wie gesagt, für die Computer-Nerds ist es vielleicht ein bisschen skurril anzunehmen, dass das irgendwie interessant ist, ja, mit Text-Smileys noch rummachen und so, klar. Aber Fakt ist eben, dass das genau das ist, was das ausmacht. Und ich habe das sofort gemerkt an meinen Non-Techie-Friends, ja, die eben dann dieses richtig genial fanden mit diesen Stickern. Jetzt nutzen die nur noch diese Sticker, nur noch sich selbst, ja. ich finde es sehr, sehr schön, ist wunderbar. Ich wollte zwar sagen, finde ich zwar ein bisschen selbstverherrlichend, aber nein, das kann man gar nicht so sagen, weil man selbst übermittelt ja dann eine Emotion, und warum sollte man das nicht mit seinem eigenen Sticker tun, ja, und stattdessen immer nur Sachen von irgendwie Fantasiefiguren nehmen. Ich finde das ganz cool. Yep. Also, übrigens gibt's noch ein paar andere Sachen, die bei Ello demnächst aktiviert werden. Noch ist nicht groß sinnvoll, darüber zu sprechen. Ich glaube, ich habe aber letzte Woche schon was angedeutet daran. Aber wir warten erstmal ab, denn am Mittwoch haben wir sicherlich noch genaueres darüber zu sprechen. Da gibt's eventuell auch wieder einen Livestream, da komme ich später nochmal dazu. Ja. Aber dort wird man sicherlich was erfahren. Ich bin überzeugt davon, dass Ello ein Thema sein wird diesmal. Jo. So, jetzt gucken wir mal, was da noch weitergeht mit den News. Ja. Immerhin mal was Neues auf der Handy-Front. Ja, wir haben uns ja immer beschwert, dass die sehen ja alle gleich aus, die Handys. Ne, das sind alles viereckige Kasten, ja, die ja, nur minimal sich voneinander unterscheiden. Mal von ein paar Ausnahmen abgesehen, weil keiner sich was traut. Gut. Wir haben hier einen rechteckigen Kasten, der aussieht wie alle anderen, aber der ist so, naja, von der Form her so rechteckig, dass das schon wie ein Witz anmutet. Ja. Erst war ich geschockt. Ja, richtig geschockt. Ich habe gedacht, ist schon wieder 1. April? Das kann ja wahr sein. Das kann nur ein Scherz sein. Das Ding sieht aus wie so ein langgezogenes, normales Smartphone. Kennt ihr noch die Witze, als Apple das erste Mal ein größeres iPhone rausbrachte und die einfach nur das Handy also länger gemacht haben, höher gemacht haben? Ja? Genau das hat Sony jetzt gemacht, und zwar im Extrem. Im Extrem. Ja, und zwar ist das ein 21:9 Screen, ja, also das normalerweise 16:9, ja, so der Fernseher, ja, und HD-Geräte, ja, aber das ist jetzt 21:9 und das ist dermaßen so lang gezogen, ja. Es ist echt, das ist komisch, ja. Das 18:9, ja, das ist übrigens das G6, ja, das Galaxy S8, das ja auch schon ziemlich nach oben gezogen ist, hat 18:5.9. Und das hier 21:9. Eieiei. Ja. Also ich weiß nicht, was das soll. Auf der anderen Seite her ist es natürlich eine Geschichte. Man hat ein Handy, das man noch recht gut in der Hand halten kann, wenn man telefoniert. Es ist aber sehr, sehr lang. Aber man kann es gut umgreifen. Hätten die jetzt einfach nur das Display wieder größer gemacht und bei so einem normalen Standard-Ratio geblieben, dann hätte man eben das auch breiter machen müssen, was dann eben wieder viele Leute als nicht komfortabel empfinden. Ja. Außerdem kommt man, naja, zumindest mal dort, wo der Daumen hält, auch auf die andere Seite vom Screen ohne Probleme dann mit dem Daumen, auch wenn man keine langen Finger hat. Ja. Aber natürlich oben, ganz oben hin kommt man dann eben mit dem Daumen auch nicht mehr, ne? Weil dann geht's ja nach oben hin, die Entfernung. Immerhin würde das heißen, man kann unten vernünftig tippen. Ja, für die einhändigen Tipper. Finde ich furchtbar. Ich nehme immer zwei Hände. Aber man könnte es oben dann halt sehen. Und ich glaube auch, dass hier eben die Stärke darin liegt, dass man eben viel mehr auf den Bildschirm nach oben hin draufkriegen kann. Die Filmfans werden natürlich hier nicht ganz so begeistert sein, weil die haben an den Seiten dann natürlich Ränder. Also entweder hat man Ränder oder man hat ein verzerrtes Bild oder oben und unten fehlt was. Tut mir leid, die Physik kann man nicht überlisten, das ist nun mal so. Auf der anderen Seite habe ich mich immer gefragt, warum das mit den Balken rechts und links denn schlimm sein sollte, wenn so eben das Bildformat ist. Dann ist es nun mal so, ja. Warum sollte einen diese Linien stören? Okay, man hat zwar momentan dann ein Display, wo oben und unten nicht so richtig benutzt wird, aber trotzdem, das muss man ja nicht unbedingt dann als Nachteil empfinden. Es ist zwar kein Vorteil, aber es ist auch kein Nachteil. Es ist halt so, wie es ist. Ja. Wenn ich eine Briefmarke habe, dann habe ich eine Briefmarke. Dann frage ich mich auch nicht, warum ist die Briefmarke nicht so groß wie der ganze Brief? Dann brauche ich hier was weiß ich, ja, ach Blödsinn, ne? Egal, mir fällt jetzt kein Grund ein, ne? Aber warum nicht, ne? Und genauso ist es dann hier eben auch, ne? Man hat eben da dann nur einen Teil von dem Bildschirm, weil eben die Auflösung auch nur diesen Teil oder dann die Ratio, das Bildratio eben auch nur so ein Teil belegt. Leider sind die anderen technischen Daten von diesem Gerät ganz und gar nicht gut. Jetzt hätte man sagen können, okay, also übrigens ist es ein 6,4 Zoll Display, ja. Aber das kommt natürlich eben daher, weil es ein 21:9 Screen ist und man misst ja die Diagonale da, ne? Ja, ein Snapdragon 660 ist da drin mit 4 GB RAM, 64 GB Speicher, Quick Charge 3.0 und 3050 mAh Akku. Und IP68. Das ist ein bisschen mager, vor allem mit dem Prozessor, mit dem Snapdragon, ja, 660, da merkt man, dass das Midrange ist. Immerhin gut, dass sie 4 GB spendiert haben, 4 GB RAM. 64 GB Storage ist zwar ein bisschen knapp, aber man kann es wohl noch akzeptieren. für, wenn man es nicht länger als 2 Jahre oder ein Jahr haben möchte, ja. IP68 ist sicherlich eine gute Sache, ja. Aber ich muss euch sagen, ich denke, das wird sehr, sehr teuer werden. Das sagt auch Talk Android. Davon kann man ausgehen, weil Sony hat im Moment ja lächerliche Preise bei ihren Geräten. Und dann werden wir mal schauen, wie das hier einschlägt. So. Ja. Amazon Echo Show. Ja, ja. Das macht nur für Amazon Sinn. Aber Amazon haut zu. Nach dieser Echo Look, ja, die Kamera, die ich schon letztens erwähnte, wird jetzt auch Echo Show offiziell angeboten. Ja, $229 soll das Teil kosten und das bringt einfach ein Alexa-Gerät mit Bildschirm. Also Echo, Amazon Echo mit Bildschirm. Das macht für Amazon Sinn, aber nur für Amazon macht es Sinn. Wer jetzt sagt, im Moment, oh, Google muss auch sowas bringen, Google Home mit Display. Nein, das haben die bereits, ja, das ist das Smartphone. Das Einzige, was Google da machen muss, ist, dass das Google Home Gerät auch mit dem Smartphone in der Sache verbunden wird, so dass man zum Beispiel auch, wenn man das möchte, Anzeigen auf das Smartphone bekommt. So wie es zum Beispiel auch mit dem Google Home und Chromecast möglich ist, dass man dann sagt, zum Beispiel, spiele mir ein Katzen-YouTube-Video ab, ja, auf dem TV und dann wird es eben an den Chromecast am TV weitergeleitet und dort abgespielt. So ähnlich könnte man das machen, dass eben Informationen auf das Handy weitergeleitet werden. Ja, man kann ja zum Beispiel, man könnte zum Beispiel zum Google Home sagen, zeig mir die Kalendereinträge auf meinem Android-Gerät, ja, oder auf meinem Smartphone. Und zack, könnt ihr das auf das verbundene Smartphone und das Smartphone geht an und zeigt ihm das an. Das ist kein Hexenwerk, das geht schon bei einigen anderen Sachen, ja, und das könnte also Google durchaus einrichten. Ein Display für Google Home braucht man nicht, weil Google Home hat, ist genau das, um dem Display zu entkommen. Ja, wenn man eben nicht drauf gucken kann, das ist ja auch das, was mich stört bei einem Google Assistant im Pixel, dann brauche ich das Display, weil der Google Assistant beim Pixel macht oft Sachen, die eben nur am Display angezeigt werden. Ja, und dann ja, muss ich da eben hinschauen, ja, auch wenn das Smartphone irgendwo anders liegt. Und genau das ist ja diese Sache. Aber für Amazon macht es Sinn, weil Amazon hat diese Verbindung in dem Ausmaße den Zugriff auf die Android-Geräte oder auf eine eigene Hardware eben nicht. Ja? Und für die macht es dann durchaus Sinn, dass man zum Beispiel in einem Bereich ein Echo hat mit Display, wo dann eben verschiedene Sachen angezeigt werden können. Ja? Also durchaus interessant. Und Amazon bremst hier nicht, die machen immer weiter Druck, die schmeißen momentan alles raus, was man sich nur vorstellen kann bei dem Alexa-System, ja. Echo Dot momentan übrigens im Angebot für $54.99, ja. Ja, dann hat man eben jetzt auch diesen Amazon Look, ich weiß nicht, ob der schon ausgeliefert wird, dann eben das den normalen Amazon Echo und jetzt eben den Amazon Watch, nein, halt, wie heißt das nochmal, Amazon Show, so. Ja, und da muss ich sagen, die drängen weiter vor. Und das ist ein ganz klares Signal auch an andere Hersteller, an Dritthersteller, zumindest in den USA. Hier, da geht was, haut rein. Ja. Wir werden wichtig werden. Und Amazon Echo ist immer noch mit Abstand der Marktführer im Bereich digitale Assistenten und ja, ich setze meine Hoffnung auf die Google I.O., dass dort ab der Google I.O. das Google Home auch in Europa verfügbar ist. Zumindest mal in Deutschland, wo es eigentlich da auch der andere Google Assistant schon funktioniert. Und aber das alleine reicht nicht, muss einfach europaweit verfügbar sein. Und dass dann auch noch einiges angekündigt wird, dass Probleme gelöst werden, simple Sachen wie zum Beispiel, dass man endlich Kalendereinträge managen kann beim Google Home. Und es nützt einfach überhaupt nichts, wenn man Sachen auf dem Amazon Echo machen kann, was man auf dem Google Home nicht machen kann. Das ist nicht logisch, weil Google wesentlich mehr Möglichkeiten hat. Google weiß alles. Bitte nutzt diese Informationen auch für Google Home. Ich gebe euch die Erlaubnis. Ja, ich unterschreibe alles. Alles. Ja. Kriegt auch die Rechte an meinen Erstgeborenen oder sowas. Ja? Hauptsache, das Ding funktioniert jetzt endlich. Jo, Play Store Icon ist eine Meldung wert. Also ich weiß, dass es eine Newsflaute gibt, wenn verschiedene Android-Webseiten verkünden, dass der Play Store jetzt ein neues Icon hat. Ja, sieht jetzt, im Prinzip sieht es jetzt so aus wie das Icon, das das Pixel die ganze Zeit schon gehabt hat. Also diese Einkaufstasche ist weg und stattdessen ist es jetzt einfach so ein Dreieck, ja. Und so war es die ganze Zeit schon beim Pixeln. Sollen wir jetzt da ein Fass aufmachen deswegen? Was soll denn das hier? Gut, so ein paar Design-Hipster werden jetzt durchdrehen und das gibt's doch nicht, das ist so furchtbar, das ist das Icon, das Neue, das ist so schlimm, nein. Ja, und wenn sie sich dann aufregen über das Icon, ne? Und ich werde dann wie immer dazu gucken und den Kopf schütteln und sagen, okay, dann nehmt doch das Icon und steckt es euch irgendwo hin. Aber auf jeden Fall, wenn das eine Meldung wert ist, dann weiß ich, dass die Woche eigentlich nicht so viel passiert ist. Ja, das habe ich dann auch gemerkt. Ich habe so händeringend nach Nachrichten gesucht und dann bin ich auf was gestoßen. Das kam, habe ich gedacht, na, das könnte ich ja mal erwähnen. Google hat die Richtlinie geändert, um die Nutzer gegen Phishing-Attacken zu sichern. Ja, da ist mal wieder was passiert. Und zwar hat jemand Google Drive-Einladungen verschickt zu einem Dokument. Dieses Dokument hat irgendwie umgeleitet oder so, wenn ich das richtig verstanden habe, auf Malware. Und hat damit dann einige Leute abgezockt. Da muss natürlich Google reagieren, ganz klar. Auch wenn es sinnlos ist, muss es reagieren. Gut, ob diese Richtlinienänderungen sinnlos sind oder nicht, weiß ich nicht. Nur eins ist ja klar, wer sich so solcher Methoden bedient, der wird sich sicherlich um die Richtlinien einen feuchten Kehrisch kümmern. Denn Richtlinien erstellen, einführen ist eine Sache, Richtlinien durchsetzen können ist eine andere Geschichte, weil nämlich alle Richtlinien wortwörtlich durchgesetzt würden, dann wäre nicht nur die Hälfte der Android-Apps wahrscheinlich weg vom Fenster, ja, wenn ich mir da so manche Ad-Einblendungen angucke, ja, sondern da gäbe es auch einige Verfahren gegen Google, ja, wegen Marktmachtmissbrauch und alles Mögliche, ja. Und deswegen gibt es so ein Status Quo, ja, es ist verboten, aber wir gucken als mal weg, ne? Und nur bei bestimmten Apps, wo wir die Öffentlichkeit auf unserer Seite wissen, ja, da gehen wir dann dagegen vor. Ja. Apple geht da etwas rigoroser vor, ja, was dann auch immer wieder zu schlechter Presse führt. Ja. Und Google will da offenbar ein bisschen entgegenkommender sein. Und hat eben nicht so strenge Richtlinien. Dafür, ja, geht einem aber schon mal der Hut hoch, wenn man eine App installiert, dann alle halbe Stunde eine Nachricht bekommt von dieser App, eine Notification, bei jedem Start dann Werbung eingeblendet wird von obskuren Ad-Anbietern mit offenbar, also mit offensichtlich illegalen Apps beziehungsweise App-Methoden. Ja, also ich sag nur, momentan kursiert da eine Werbung, wo man die Musik von Pokémon hört und dann sieht man so einen Typ, wie er versucht, ein Pokémon-Modul zuerst in den Game Boy Advance zu stecken. Das funktioniert natürlich. Und dann versucht er das Pokémon-Modul in ein Smartphone zu stecken. Das funktioniert natürlich nicht. Ach was, ne? Und dann sieht man aber, wie das Modul quasi so reingebeamt wird und dann spielt der Pokémon auf dem Smartphone. Also nicht Pokémon Go, sondern so ein richtig mit guter Grafik und so ausgestattetes Pokémon, ja, sag ich mal, RPG, ja, das es nicht gibt auf Android. Das gibt es nicht auf Android, das gibt's nur auf Nintendo. So, dann denkt man, oh, was haben die jetzt gemacht? Nintendo, abgezockt, da haben die jetzt Pokémon geklaut, ne? Dann klickt man drauf, kommt in Play Store und sieht, dass das eine ganz andere App ist, da kommt nicht ein Pokémon drin vor, aber in der Werbung kommt das Pokémon drin vor. Und also ich weiß nicht, wenn die App legal ist, fress ich einen Besen. Ja. Wenn Nintendo das sieht, klagen die in Grund und Boden, die werden nicht mehr froh. Ja. Und also wenn Google sowas erlaubt in seinem Ad-Netzwerk, na, dann weiß ich aber auch nicht mehr. Ja. Deswegen, ja, es ist eben nicht Googles Ad-Netzwerk und da merkt man, dass diese Bestimmungen eben nicht hart genug sind. Naja, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Google versucht jetzt natürlich die Leute zu beruhigen und mit diesen Guidelines gegen Phishing-Scams vorzugehen. Aber ob diese Guidelines dann eben umgesetzt werden, ist sehr, sehr fraglich. Ja, Project Travel, OS-Updates möglicherweise schneller für alle zur Verfügung. Ja, das kann durchaus sein. Und zwar soll ab Android O, also ab der nächsten Version, und ich sag immer noch, dass es Android Oreo heißen wird, und das werden wir bestimmt am Mittwoch auch hören, dass das eben ja, aufgesplittet wird in verschiedene Bereiche, ja, und zwar in eine Anbietersektion, ja, und in ein Android Framework, das von Google eigenständig geupdatet werden kann. Dazu ist aller Wahrscheinlichkeit nachher eine Repartitionierung erforderlich. Das heißt, alte Geräte, also in Anführungszeichen alt, wie zum Beispiel das Pixel, können da dann natürlich nachgerüstet werden. Ist ja schon angekündigt, dass Android O natürlich darauf kommt. Das ist ganz klar. Es wird auch noch das nächste kommen, bin ich auch ganz sicher. Aber da muss schon repartitioniert werden beim Update. Um dann eben die einzelnen Bereiche für das OS zu sichern. Sind manche davon ausgegangen, dass das heißen würde, die Android-Oberfläche wäre also dann weg vom Fenster, die Skins von den Herstellern. Das ist natürlich nicht der Fall. Das Android-Framework ist halt das, was so drunter liegt. Die UI wird davon eben in der Form nicht direkt betroffen, beziehungsweise ja, sie wird schon betroffen, aber nicht das Skin an sich. Ja, das ist ein bisschen komisch, aber diese Anwandlung gab es ja schon früher mit der Holo, nennt sich das, ja. Ab diese Holo Geschichten, da wurde ja auch veranschlagt oder durchgesetzt von Google, dass es eben ein Fallback Implementation von der aktuellen Google UI geben muss. Die muss also vorhanden sein. Das heißt, wenn zum Beispiel dann eben Teile nicht geskinnt sind von dem Anbieter, mit Skin meine ich zum Beispiel ein TouchWiz, ja, dann wird eben die Standard Android UI benutzt. Ja. Das heißt, sie ist also vorhanden und die kann natürlich auch geändert werden. Die Skins hingegen von den Anbietern werden nicht geändert. Von daher kann es passieren, dass optisch nur wenig geändert wird. Also nur zum Beispiel in Apps sozusagen, aber eben nicht auf der Betriebssystemoberfläche. Ja, also dennoch kann dann eben der Unterbau, nämlich zum Beispiel Sicherheitsmechanismen und so weiter, die können geupdatet werden, einfach so von Google. Und das, was eben die Netzbetreiber unter Kontrolle haben, diese Partition ist eben auch getrennt. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, weil da lassen sich die Netzbetreiber nichts reinnehmen, reinreden. Bisher musste deswegen immer diese Netzbetreiber-Implementation oder Anbieter-Implementation musste dann überarbeitet werden, bevor das Update ausgeliefert werden konnte. Ja. Und das würde jetzt wegfallen. Die Anbieter und Netzbetreiber sind nur noch für ihren Part zuständig und Google macht das Android Framework. Ja, und davon ist, wie gesagt, die UI natürlich ausgenommen. Ich denke, das ist eine wichtige Geschichte und das wird helfen in Zukunft, dass Android sicherer wird, schneller sicherer wird, denn Google kann recht schnell reagieren, im Gegensatz zu den Dinosaurierfirmen, und dazu zähle ich auch Samsung, so leid mir es tut. Samsung ist zwar, was die Geräte anbetrifft, sehr modern, aber die Firmenstruktur ist dinosauriermäßig und das merkt man, bis Samsung reagiert, hat bei Apple schon, hat bei Google schon wieder das neue Update und nochmal ein Update gemacht. Also schon 3 Updates, während Samsung noch bei dem Update zuvor arbeitet. Ja. Und das ist einfach nicht akzeptabel, das geht so nicht, ja, das kann man nicht machen in der heutigen Zeit, wo es manchmal um Stunden geht, ja, um möglicherweise vor einem Angriff sicher zu sein. Ja. Die Leute, ich weiß, es wird immer sehr, sehr überdramatisiert, weil Android ist eigentlich sehr, sehr sicher, ja, sehr, sehr sicher. Aber man will ja auch nicht haben, dass man eben mal dann doch irgendwie was abkriegt, ja, von so einem Angriff. Und deswegen ist es wichtig, dass eben Sicherheitsupdates schnell gemacht werden. Auch Feature-Updates werden ja immer wichtiger, ja. Auch da muss dann eben Google liefern können. Und das können die dann auch. Ja. Das ist wichtig. Ja, also wir werden sicherlich noch davon was hören, auch vielleicht auf der Google I.O. mal sehen. Ja. Was wir nicht auf der Google I.O. hören werden, glaube ich, ist, dass Nintendo nach Animal Crossing, was jetzt in der zweiten Hälfte dieses Jahres erwartet wird, dann wahrscheinlich Legend of Zelda auf die Geräte bringt, auf die mobilen Geräte. Meine Begeisterung hält sich natürlich in Grenzen. Erstmal, bis ich weiß, wie das überhaupt dann erscheint. Wenn das wieder Monate früher für iOS erscheint, dann können Sie sich das Ding gleich sonst wohin stecken. Ja? Sorry. Aber für viele wird halt Zelda ein Zugpferd auch sein, weil es das viele Fans hat, ja. Mir wäre das jetzt nicht so wichtig, dass ich dafür nicht verraten würde, meine Prinzipien verraten würde. Aber für viele gibt's nur Legend of Zelda. Deswegen wäre es vielleicht für Google mal wichtig, umgekehrt ein Coup zu landen, ja. Und Nintendo mal ein paar Millionchen zu zahlen, damit das exklusiv erstmal für ein paar Monate, so wie es bei Super Mario Run war, für iOS, dann Legend of Zelda erstmal ein paar Monate exklusiv für Android rauskommen würde. Da würden sicherlich einige Fans dann schon mal ein Android-Gerät kaufen. Ne? Ja, wenn's Apple macht, dann wird es eben den gegenteiligen Effekt haben. Dann wird eben Apple so ein paar Geräte mehr verkaufen. Ne? Ganz klar. Gut, das OnePlus 5 wird laut neuen Spekulationen, was ein Name, ne? Vielleicht doch noch etwas stärker ausgestattet sein als zuerst mal angenommen, ja. Also angeblich soll das OnePlus 5 nach diesen neueren Gerüchten her eine 23-Megapixel-Kamera hinten haben, 23 Megapixel, und eine 16-Megapixel-Front-Facing-Kamera. Weiterhin sind es bei diesem 5,5-Zoll-Display ein Snapdragon 835 SoC, das haben wir ja schon gesagt, aber statt 6 GB 8 GB RAM und 64 GB Speicher. 64 GB ist mir zwar viel zu wenig für dieses neue Flaggschiff, sage ich mal, aber immerhin 8 GB Hauptspeicher, das ist schon mal nicht schlecht, da kann man was mit anfangen. Nämlich, das heißt, die Apps bleiben im Hintergrund und damit werden die Ladezeiten wesentlich verkürzt, weil kein Memory-Geschaufel stattfinden muss. Ja. Und mit einem 4000 mAh Akku könnte es auch einigermaßen halten, von der Zeit her. Zum Vergleich, das OnePlus 3T hat nur einen 3400 mAh Akku. Also wenn sich diese Gerüchte bewahrheiten, könnte das doch ein ganz gutes Teil werden und den Namen Flaggschiff Phone dann auch verdienen. Ja. Warten wir mal ab. So lang wird es ja gar nicht mehr dauern. Ne? So lang wird es gar nicht mehr dauern, glaube ich, bis es offiziell vorgestellt wird. Ja, ihr habt ein Root-Gerät. Ja, dann könnt ihr jetzt Netflix erstmal vergessen. Ja, Netflix AD. Netflix hält sich an die Google Guidelines beziehungsweise nutzt deren System, um DRM-Sachen auf euer Gerät zu streamen. Das ist natürlich erforderlich. Ja, sonst würden die Rechteanbieter da dagegen vorgehen. Und damit ist es nicht mehr möglich, Netflix zu benutzen, wenn man ein geroutetes Gerät hat. Diese App wird nicht mehr angezeigt im Play Store. Und wenn man sie über einen direkten Link installieren will, dann heißt es, your device isn't compatible with this version. Ah! Tja, so ist das, ne? Aber ich meine, es müsste ja eigentlich schon sich rumgesprochen haben, dass man solche DRM-Geschichten, ja, und sicherheitskritischen Sachen eben nicht mit gerouteten Geräten nutzen kann, weil eben hier Sicherheitsbedenken bestehen. Und die Aussage, das fand ich lustig, bei Fandrate, wo ich auch die Meldung gefunden habe, die Nachricht wäre riesig, ja, weil ja Tonnen von gerouteten Usern existieren, die Netflix benutzen. Das ist mal wieder so eine totale Überdramatisierung, weil diese Technik-Geeks, ja, eben in ihrem Umfeld nur Leute haben mit gerouteten Geräten, dann denken die, das wäre auch so normal für die Bevölkerung. Ist es nicht. Das ist vielleicht 1 oder 2% der Geräte, ja, die bei normalen Benutzern geroutet sind, ja, und der Rest sind die Techies eben mal wieder, die da, ja, oftmals übrigens auch das Gerät nur routen, weil sie das irgendwo gelesen haben, wie cool das ist, dass man das Gerät geroutet hat, aber effektiv wird da nichts gemacht. Also, viele haben überhaupt keinen effektiven Grund, das Gerät zu routen. Die denken, wenn sie geroutet sind, dann ist es cool, ohne zu wissen, dass sie da eigentlich nur ein Sicherheitsrisiko geschaffen haben. Ja. Aber die nichts davon effektiv haben. Also wenn ihr zum Beispiel bestimmte Backup-Programme benutzen wollt, ja, die geroutet werden müssen, oder ihr seid ein Entwickler und müsst Zugriff haben auf die Interna von euren Geräten per App, ja, dann ist das eine Sache, dann müsst ihr aber auch wissen, was ihr tut, ja, ansonsten ihr installiert euch eine Software und ihr seid hin, ja, euer Gerät ist hin, und zwar hin in dem Sinne, dass es gehackt wurde und fleißig Informationen in die Welt posaunt, ihr das vielleicht noch nicht mal mitkriegt, ja. Man muss wissen, was man tut. Ja, Linux-User wissen das, zumindest die, die auch, sage ich mal, als Root so ein Gerät, so ein System selbst einrichten. Ja, ein falscher Befehl und euer Gerät, eure Installation ist hin, ist weg. Ja, das wird deswegen ist es schon immer noch richtig so, dass normale Geräte nicht gerootet werden. Ja, und dass es auch nicht ganz so einfach gemacht werden sollte, diese Geräte zu routen. Natürlich kann man es so machen, dass es geht, aber dann bitte doch so eine Einsteigerhürde. Ja, vielleicht. Hm? Das ist genau wie mit den Bergen. Ja? Jeder darf auf den Berg gehen. Es gibt kein Verbot. Ja, aber wenn ihr mit Badeschlappen und T-Shirt auf den 3000er steigt, ja, dann müsst ihr auch die Konsequenzen tragen. Ja. Damit, dass er nicht mehr zurückkommt. Naja. So, okay. Dann, was haben wir noch? Vielleicht noch Google Keep und Labels. Ich wollte es mal erwähnen. Das hat sich in den letzten Wochen bei mir als recht effektive Methode gezeigt, zum Beispiel zum Recherchieren hier für den Uncast auch. Dieses machtvolle Werkzeug innerhalb von Google Keeps nennt sich Labels. Ja, mit diesen Labels, auch früher mal Tags genannt, könnt ihr bestimmte Notizen, Zeichnungen, Fotos, Links, das ist eben für mich besonders wichtig, und eben Notizen, ja, und so weiter, könnt ihr dann eben mit einem Label versehen. Da habe ich zum Beispiel das Label Netcasts, wenn ich da draufklicke, ist alles zu sehen, was ich eben mit diesem Label beim, zum Beispiel bei Abspeichern von einem Link, ja, vergeben habe. Das kann man dann ganz einfach machen, wenn man die Nachricht tippt, hat man unten so ein Symbol, ja, das sieht aus wie so ein Viereck mit Pfeil dran, ja, das ist blöd, aber naja, so ein Marker halt, und wenn ihr da draufklickt, dann könnt ihr das Label einfach komfortabel auswählen, ja, und dann die Nachricht, und dann wird die Nachricht quasi zugeordnet, und wenn ihr dann auf das auf die Labelliste tippt, ja, dann werden nur noch diese Nachrichten, diese Notizen etc. angezeigt, die eben mit diesem Label versehen sind. So habt ihr eine super Übersicht. Ihr könnt Labels für alles Mögliche machen. Ja, ich habe zum Beispiel für Bücher, Geocaching, Hardware, IDs, ja, Movies, Netcasts, ja, und so weiter und so weiter. Persönliche Sachen, eine To-Do-Liste, also auch das ist mit einem Label versehen, aus einem ganz einfachen Grund. Eine weitere Geschichte, was ihr machen könnt. Ihr könnt zum Beispiel auswählen bei dem Widget für den Homescreen, könnt ihr zum Beispiel sagen, dass alle Nachrichten eines bestimmten Labels auf dem Homescreen angezeigt werden. In einer Liste. Das ist super praktisch. So habe ich eben dieses Label To-Do angelegt. Das sind quasi drei To-Do-Listen drin, drei verschiedene To-Do-Listen, und die werden dann alle in diesem Widget angezeigt. Ja, aber sonstige Sachen von Keep eben nicht, so dass eben die Übersicht gewahrt bleibt und ich nur das Wichtige sehen tue, was eben auf dem Homescreen sein soll. Also ihr könnt da wirklich sehr, sehr viele Sachen damit machen. Und Google Keep ist ja auch immer wieder erweitert worden. Ja, was da schon alles möglich ist, ist schon faszinierend. Also Fotos abspeichern, klar, Links, Checkboxes, Notizen. Ihr könnt auch zeichnen da drauf. Ja, also so Skizzen erstellen etc. Ja, und eben vieles mehr. Deswegen ist es ein super Tool geworden mit der Zeit. Ich hatte es ja am Anfang mal benutzt. Das kam nicht in die Gänge, weil eben essentielle Funktionen fehlten, und dann bin ich wieder weggegangen davon. Aber das hat sich jetzt wieder geändert, und da ist wirklich einiges Neues hinzugekommen im letzten Jahr, würde ich mal sagen. Und deswegen ist es auch ein sehr, sehr effektives Tool geworden. So, dann kommen wir mal zu den Community-Geschichten. Bevor ich da jetzt anfange, sag ich gleich mal schon diesen Crunchyroll, diesen versprochenen 84-Stunden-Gästepass. Übrigens habe ich gesehen, der andere Gästepass von letzter Woche ist immer noch nicht aktiviert, Leute. Hey, was soll denn das? Den kriegt man nicht einfach so. Den kriegt ihr nur, wenn ihr jemanden kennt, wo einen Monat lang bei Crunchyroll war. Könnt ihr nämlich kostenlos 48 Stunden lang alles bei Crunchyroll angucken. Ja. Was natürlich für den Markt freigeschaltet ist, klar. Aber auch die ganzen Premium-Sachen, das heißt die Geschichten, die nur eine Stunde zeitversetzt nach der Japan-Ausstrahlung bei uns mit Untertitelung zu sehen sind. Ja, das ist nämlich das, was normalerweise ein Premium-Abo kostet. Könnt ihr jetzt also 48 Stunden lang mal zum Test kostenlos genießen. Ja. Ich lasse den Link mal hier drin in der Community, beziehungsweise erstmal hier auf uncast.netcast.com. Und der, ich sage aber auch den Code jetzt nochmal durch. Ja, das ist DXQ9Z54XCG9. Ja. Also schnell eintippen. Und wie gesagt, wenn aus Stippen zu viel ist, uncast.thenetcast.com, ja, aktuelle Folge wählen und dort findet ihr dann den Link von Crunchyroll 48 Stunden Gästepass. Und wenn ihr da draufklickt und ihr kriegt den nicht mehr, dann guckt nochmal in die Community bei YouTube. Dort ist noch der ältere Link vorhanden. Der ist noch nicht aktiviert bis zu der Sendung jetzt. War noch nicht aktiviert. Genau. Gut, dann los geht's. Also ja, wahrscheinlich gibt es einen Live-Event. Also sehr wahrscheinlich. Von mir auf dem Uncast zur Google I.O. Also haltet mal am Mittwoch den YouTube-Kanal im Auge. Es wird ungefähr so 15 Minuten vor Beginn also der Google I.O. Keynote losgehen bei mir, 15 Minuten. Das ist, glaube ich, diesmal besser. Ich glaube, letztes Mal war es eine halbe Stunde. Da habe ich dann doch schon ein bisschen gekämpft, die Zeit zu überbrücken mit Gequatsche. Ja. Ich glaube, 15 Minuten reichen da erstmal aus. Und dann haben wir ja noch ja wahrscheinlich wieder gut eineinhalb Stunden Livestream, den ihr dann mit meinen unglaublich produktiven, effektiven, nützlichen Kommentaren, ja, genießen könnt. Irgendwie habe ich auf einmal so einen Kloß im Hals bekommen. Ja. Und ich hoffe, dass ihr reinhört. Ich habe noch gar nicht die Uhrzeit jetzt momentan von der Google I.O. Keynote. Ich muss mal gucken. Google I.O. 2017 Keynote Time. Da müsste doch was gehen. und so, schau mal, 17. Mai, steht noch nichts dran, also ich kann jetzt auf den ersten Blick nichts erkennen, aber okay, also es wird ja noch vorher bekannt gegeben, rechtzeitig und 15 Minuten vor Beginn der Keynote, ja, geht's los. Ich glaube 10 Uhr AM, allerdings weiß ich nicht genau, welche Zeitzone das ist. Ich glaube PST müsste es sein. Ja, also irgendwann abends, ja, müsste es eigentlich sein. Gut, gut. So, also schaut mal dann, ja, irgendwie, wann diese Google I.O. ist, 15 Minuten vorher, könnt ihr in den Channel gehen von The Netcasts und dort geht's dann los. Ja, bin mal gespannt. Ja. Jo, und was geht noch? Watch Urbane Androidware 2.0 mit Problemen. Der Alexander hat ja und Halt, wo bin ich? Moment. Ja, genau. Der Alexander hat ja von der LG Watch Urbane berichtet mit dem neuen Androidware. Und da sagt er jetzt, auf den ersten Blick schien alles in Ordnung zu sein, aber in den letzten Wochen hat sich dann gezeigt, dass die Uhr kaum noch zu gebrauchen war. Sie ist dermaßen langsam geworden, dass es manchmal sogar mehrere Sekunden dauerte, bis sie aufwachte, wenn man das Handgelenk entsprechend bewegte. Darum habe ich gestern wieder auf Android Wear 1.5 drauf installiert und damit läuft wieder alles. Das war's dann leider mit dem Google Assistant bei mir, wobei der auch nur viel zu langsam lief. Yep. Es ist natürlich immer eine Sache, ich habe das auch früher schon erwähnt, manchmal ist es mit diesen Updates so eine Geschichte, ja, ich hatte so ein Sony Xperia Neo mal und da kam dann dieses, was war es für ein Update, ich weiß nicht mehr genau, welche Version es war. Jedenfalls eine große Versionsänderung. Da habe ich mich natürlich auch tierisch gefreut, dass Sony das gemacht hat. Und danach war das Handy einfach nicht mehr zu gebrauchen, weil es zu wenig Speicher hatte, zu schwachen Prozessor und einfach nicht damit zurechtgekommen ist mit diesem neuen Update. Ja. Und leider ist das ein Problem. Aber ich kann es immer nur wieder betonen, das ist deswegen so gut, bei den Watches hat man jetzt halt da noch kein Augenmerk drauf, ja, ist ja klar, aber ich kann immer nur sagen, nehmt euch das beste und schnellste Handy, das es gibt, dann habt ihr weniger Probleme, ja, es gibt immer wieder Geschichten, ja, entweder sagen dann die Firmen gleich von Anfang an, nö, da machen wir kein Update mehr, weil es sich nicht rentiert, und manchmal ist es auch wirklich gut. Manchmal ist es wirklich gut, sonst habt ihr denn nämlich ein Gerät, wo ihr nicht mehr benutzen könnt. Wie gesagt, kein Vorwurf, Alexander. Natürlich weiß man bei den Smartwatches bis heute noch gar nicht, was groß jetzt, was die technischen Daten, ja, was das eigentlich soll. Und damals war es halt auch noch nicht so direkt abzusehen, wie viel Power eben benötigt wird. Vielleicht lernen die Hersteller da auch nochmal in Zukunft und vielleicht werden auch da die technischen Daten von den Uhren ein bisschen in den Vordergrund gerückt, weil ich sag immer, das A und O für ein funktionierendes Gerät ist, es muss overpowered sein. Ja, weil das, was jetzt overpowered ist, das ist in 2 Jahren underpowered. Und dann könnt ihr froh sein, wenn da noch Sachen drauf laufen. Aber wenn das jetzt schon Mittelfeld ist, dann könnt ihr es in 2 Jahren vergessen, dann könnt ihr mal wieder den wahnsinnig damit, ja? Selbst wenn es ein Update dann gibt. Ja. Tja, so ist das nun mal. Und wir sind ja bei den Updates, sind wir immer noch nicht allein nur bei dem System-Update, sondern auch bei den App-Updates. Ja? Ich weiß noch, ich kann mich noch gut an die Zeiten erinnern, als ich mein HTC G1 hatte, ja, das allererste Google-Gerät, das es auf dem Markt gab. Und da habe ich mich aufgeregt, weil Maps, was glaube ich 3 Megabyte gebraucht hat, ja. 3 Megabyte. Und dann, was soll man damit machen? Das ist unglaublich, braucht viel zu viel Speicher. Und was machen wir jetzt? Und so weiter. Heutzutage ist sowas für lächerlich, 3 Megabyte, ja. Heute sage ich, das ist absolut super optimiert und so weiter. 3 Megabyte, Wahnsinn, ne? Also, aber, ja, heute muss man schon froh sein, wenn es unter der 100-Megabyte-Grenze bleibt. Ja. Aber das wird nicht besser werden. Das wird immer und immer schlimmer werden. Ja. Immer und immer schlimmer. Also, naja. Jedenfalls wisst ihr, was ich damit meine. Ja, immer ein bisschen mehr kaufen, als man braucht. Und dann hat man auch kein Problem damit, ja. Wie gesagt, kein Vorwurf an dich, Alexander. Wer konnte das schon ahnen, dass mal Android Wear 2.0 rauskommt, dass eben so viel Power brauchen? Selbst wenn man darauf geachtet hätte, die meisten Hersteller geben sowieso keine schlüssigen und klaren Aussagen, wie viel Power die Smartwatch hat. Ja. Das ist natürlich blöd. Sollte geändert werden. Ah ja, 4, die böse Zahl übrigens, genau, ne? Ist ja unglaublich, warum gibt es kein OnePlus 4? Das war eine Frage, die ich mir natürlich gestellt habe und da hat auch der Falk geschrieben, So wie ich gehört habe, lässt OnePlus die 4 aus, weil diese in China eine Unglückszahl ist. Ja, ja, das ist durchaus möglich. Die haben halt eine andere Unglückszahl, deswegen könnt ihr auch mal sehen, was für ein vollkommener Unfug und Unsinn das mit diesen Glücks- und Unglückszahlen sind. Bei den einen sind es die 4, bei den anderen sind es die 13. Ja, was soll man machen? Soll man am besten alle Zahlen streichen, dann haben wir garantiert keine Unglückszahlen mehr. Ja? Also das ist natürlich blöd. Habt ihr euch das auch schon gefragt, wenn ihr sowas hört, wie zum Beispiel ab 12 Uhr ist Geisterstunde, da sind die Geister unterwegs. Das ist ein weit verbreiteter Glaube bis heute noch, ja, die Geisterstunde. Ne? Ja, ich habe mich immer gefragt, schon als ich 7 war, habe ich mich gefragt, welche Zeitzone nutzen denn die Geister? Ja? Nutzen die aktuelle Zeitzone, in der man sich gerade aufhält? Nutzen die Zeitzone, in der sie gelebt haben? Das heißt zum Beispiel, wenn die aus den USA kommen, diese Geister, haben die dann die US-Zeitzone, ja, und können die überhaupt aus den USA herkommen? Und was ist Zeit eigentlich? Ja, weil das ist ein künstliches Geflecht, das die Menschen halt mal gemacht haben, die ja, das ist einfach ein Kunstprodukt, ja. Also es gibt nichts, was jetzt Zeit als solches definiert im Universum an sich, ja. Also, ne, versteht ihr, was ich meine? Also von den Urzeiten her. Genauso gut könnte es 528.238 und 20 Sekunden sein, ja. Ihr wisst, was ich meine. Das sind einfach Einheiten, ja. Welche Zeitdefinitionen wurden eigentlich gewählt? Haben die Leute, die nach der Französischen Revolution, was weiß ich, gekillt wurden, ja, nachdem das metrische System von Robespierre mal für eine Zeit lang eingeführt wurde, wie haben die jetzt die Zeitzone, ja, also da gab's nur, da ging die Uhr nur bis 10 Uhr, dann geht's wieder auf 0 Uhr quasi, ja, also, ne? Und jetzt, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Alles Mist! Es gibt keine Unglückszahlen. Ja, aber wenn die halt dann glauben, okay, gut, dann ist es nun mal so, ne? Gibt's bei uns nicht auch Hotels, wo keinen 13. Stock haben? Ich glaube, das gibt's in einigen Ländern auch, ja. Naja. Gut, ich komme noch nach was anderem, und zwar ich kann mich gut über so unwichtige Themen Ewigkeiten unterhalten, ne? Das habt ihr schon gemerkt, ne? Also das geht. Ja. Moment mal, jetzt muss ich gerade schauen. So, der David hat noch geschrieben. Hallo Community, vorhin habe ich es geschafft, den Netcast anzuhören, dass OnePlus 3 und 3T bald 5 und nicht 4, weil diese Nummer in China, Asien eine Zahl ist, die Unglück bringen soll. Auch du hast es, was mehr gewusst als ich, obwohl ich Japan-Fan bin. Was soll denn das, ja? Asch über mein Haupt. So habe ich es zumindest gelesen. Auf jeden Fall, als Gerücht, es soll die Kamera für das, also füge ich jetzt an, für das OnePlus 5, eine Dual sein. Übrigens hat das Nexus 9 auch schon das Patch Mai erhalten, Top, oder den Patch Mai erhalten, was XYZ getestet hat, sprich das Samsung S8 Drop Test ist für ein Smartphone, was 799 Euro beziehungsweise 899 Euro kostet, armselig. Ich bin an sich ein Samsung-Kollege, jedoch ist mir das S8 mehr Beta als kundenfreundlich. Nicht alle sind so nerdig wie wir. Für mich der Reinfall des Jahres bis dato. Was du mit dem Assi ansprichst, ist ebenfalls der Fail des Jahres, dass Google es nicht hinbekommt, das Teil nach EU zu bringen. Alexa Echo Dot Energiekontrolle ist mir auch wichtig. Deshalb habe ich Funksteckdosen, die Soundbar schaltet sich automatisch aus, wenn keine Musik oder TV an ist. Standby 0,5 Watt dank ARC HDMI. Gruße bis nächste Woche, wenn Google will. Ja, genau, wenn Google will. Ja, also das mit der Dualkamera scheint sich ja schon wieder zerstreut zu haben. Ja, jetzt spricht man von einer Kamera, wird extra nochmal ausdrücklich erwähnt, aber so ist es halt mit Gerüchten, ob was das jetzt stimmt. Weiß man nicht, ja, und das wird man auch dann erst 100% wissen, wenn die Firma das auch offiziell rausgehauen hat. Hm. Ja, das mit dem S8 ist im Nachhinein wirklich, also da gibt's keine Entschuldigung dafür. Ja, ich hab's ja gesagt, es ist vom Design her eben so bedingt, aber das nützt ja eh nix. Ja. Und das S8 wird so ein Gerät sein, wie die iPhones früher mit die, also da hat man immer nur dieses Spinnweben auf diesen iPhones gesehen, weil einmal hinfallen, kaputt, ja, Spinnweben dran. Gerät hat noch funktioniert, aber Display geplatzt, na, also das Glas vom Display geplatzt, so, boom. Und ich glaube, wir werden sehr, sehr viele S8 sehen, wo auch eben an den Seiten das Glas abgesplittert ist. Ja. Bestimmt. Dass es natürlich so teuer ist, ist extrem blöde und also im Prinzip kann man das Teil eh nur mit einer Schale nutzen. Allerdings gibt's da halt begrenzte Möglichkeiten, was den Schutz der Seiten betrifft, weil da ja das Display abgerundet ist und auch benutzbar ist. Ja, also das ist nicht ganz so einfach. Ja, und dann auch da muss ich dir recht geben mit dem Google Assistenten. Ja, das ist wirklich ein Fail mittlerweile, muss man ganz klar sagen, mit dem zumindest bei dem Home. Google kriegt's momentan wirklich nicht auf die Reihe und ich bin entsetzt, dass eine Firma wie Google so langsam da etwas macht, wo die doch drauf setzen. Also ich begreife das nicht ganz. Ich habe mir auch Gedanken drüber gemacht. Ich denke, es kann nur zwei Sachen bedeuten. Entweder die haben momentan massive Probleme mit dem Assistenten oder mit grundlegenden Sachen, ja, die eben den Assistenten betreffen, nicht nur Kapazität, sondern eben auch Funktionsweise. Vielleicht ist ja doch nicht KI, vielleicht ist ja doch keine KI, da spekuliere ich ja schon seit einigen Wochen drüber, ja, und das war nur ein Marketinggeplupper. Oder die andere Geschichte ist, dass Europa keinerlei Priorität mehr bei Google hat. Das könnte natürlich auch sein. Das wäre aber ein sehr, sehr schwerer Fehler meiner Meinung nach, denn in Europa mögen zwar die Leute etwas technikskeptischer sein als in den USA und Asien, viel, viel technikskeptischer, ja klar, aber es hat auch ein riesengroßes Potenzial. Weil, ich sag mal, Europa größtenteils nicht gerade die ärmsten Länder, ja, und ich weiß nicht, ob man den Markt jetzt unbedingt zum Teufel jagen sollte. Klar, Indien Masse macht's, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob Google gut daran tut, wenn sie Europa dermaßen von Kopf stoßen, ja. Zumal ja auch zumindest die, ja okay, zugegebenermaßen bis dato lächerliche Aktion jetzt anläuft, ja, dass also in Deutschland eben von deutschen Anbietern Dienste verstärkt genutzt werden sollen, dass Europa eine eigene unabhängige Strategie bei solchen Geschichten starten soll. Ja, ja, klar, wie gesagt, hört sich schon lächerlich an, aber naja, wer weiß, wenn ein Markt aufgegeben wird, ja, so brach liegen wird der nicht. Da wird jemand anderes kommen und wird sich den krallen. Und im Moment ist es, was den Assistenten betrifft, eindeutig Amazon, die sich den Markt krallen. Ja, und wenn Google das eben nicht will, den Markt, dann ja. Werden wir mal gucken. Ja. Werden sie aber noch viel, viel andere Sachen verlieren. Ja. Ja. Gut, bevor ich jetzt weiter in Rants verfalle, komme ich mal zum Ende bei der App der Woche. Ich habe diesmal was Interessantes, denke ich, gefunden, aber ungewöhnlich. Ich habe sogar gewagt, euch einen Reflink hier auf die Webseite zu geben. Und zwar geht es um die App AppLike. Ja, ihr habt vielleicht in den letzten Wochen die Fernsehwerbung gesehen. Ich nutze diese App ja schon ziemlich lange. da waren alle noch skeptisch drüber, weil wie kann das sein, dass man für Spielen Geld bekommt? Ja. Und ich war skeptisch, hab's aber trotzdem mal probiert. Um's gleich vorneweg zu sagen, sicherheitstechnisch ist das, also Datenschutz, nicht sicherheitstechnisch, sondern datenschutzmäßig ist es natürlich ein zweischneidiges Schwert. Das muss euch klar sein, dass ihr eine Firma seht, wann ihr welche Apps benutzt, wie lange ihr die Apps benutzt, ja, und diese Daten auch mit eurem Google-Konto im Prinzip verknüpfen könnte, ja. Das muss euch klar sein. Das muss euch aus dem Grund klar sein, weil es eben eine Voraussetzung ist für jede App, die für die Benutzung von etwas Geld zahlt. Ja, das geht ja nicht anders. Und wenn ihr aber sagt, okay, das mache ich, wenn genug gezahlt wird, beziehungsweise wenn auch wirklich gezahlt wird, dann kann ich euch beruhigen. Also ich habe mittlerweile schon dreimal von denen mir das Geld auf PayPal auszahlen lassen, was ich erspielt habe. Und die zahlen und zwar super schnell. Also das hat bisher jedes Mal nicht länger als einen einzigen Tag gedauert, bis die Buchung rausgehauen haben. Und spätestens dann ein paar Stunden später war das auf PayPal dann auch zur Verfügung. Ja. Sie sind schnell, das geht. Die Menge an Points, die ihr bekommt, ja, das ist natürlich eine Geschichte, klar, dass die nicht unbegrenzt hier raushauen können. Das dürfte ja klar sein. Also gibt's da so ein System, am Anfang von jeder App gibt's sehr, sehr viel Points. Je länger ihr die App spielt, desto weniger gibt es auch in dieser Zeitspanne. Das heißt, am Anfang kriegt ihr jede Minute, zum Beispiel, wenn eine App besonders viele Points vergibt, ja, das ist gestaffelt, nicht jede App vergibt genauso viel Points, ja, das hängt von dem Anbieter der App zusammen übrigens, ja, der bestimmt das. Also nehmen wir mal an, ihr kriegt am Anfang pro Minute 200 Points, gut geschrieben, wenn ihr die benutzt. Also wenn ihr dann diese App aber eine Stunde benutzt habt, das wird immer weiter gehen. Also das heißt, die nächsten Points bekommt ihr dann nicht in einer Minute, sondern ich weiß nicht genau, ob das immer das Doppelte ist, aber ich sag's mal, in 2 Minuten, dann in 4 Minuten, dann in 8 Minuten, dann in 16 Minuten und so weiter, bis ihr dann letztendlich auch immer mehr Points kriegt, ja, für die Zeitspanne, aber trotzdem insgesamt weniger Points kriegt. Das heißt, irgendwann habt ihr dann eine App, wo ihr 2 Stunden spielen müsst, um 480 Points zu kriegen. Ja, obwohl ihr vorher schon 200 Points innerhalb von einer Minute kriegt habt. Also, nicht denken, ihr könnt so schnell die Points weiter verdienen, wie ihr pro neuer App am Anfang das verdient. Ich weiß, es ist ein bisschen kompliziert, aber im Prinzip gibt es da eine schöne Möglichkeit. Ihr ladet die Apps runter, ja, spielt damit, ja, manche Apps sind wirklich sehr, sehr gut, die habe ich auch dann draufgelassen, die habe ich einfach drauf und spiele die auch einfach so, ja, nicht wegen der Kohle, sondern einfach nur so, weil sie super genial Spaß machen. Wenn ihr dann halt diese App lang genug gespielt habt, dann müsst ihr die nicht auf dem Smartphone lassen, die könnt ihr dann auch löschen, die Points behaltet ihr, ja. Und dann könnt ihr andere Apps wieder installieren. Es gibt natürlich nur begrenzte Apps und es nur bestimmte Apps, die ihr installieren könnt, für die ihr Geld bekommt. Ja. Das Gute daran ist, und deswegen, ja, der Reflink, ganz wichtig, dass ihr über die Seite geht, ancast.net, cast.com, ja. Denn dann, wenn ihr über diesen Link geht, dann krieg ich 25% eurer erspielten Points. Natürlich dürft ihr die auch behalten. Also ich krieg nur 25%, ja, aber ihr kriegt die natürlich nicht abgezogen oder so. Ja, die krieg ich zusätzlich. So, und außerdem, wenn ihr auf den Link klickt, kriegt ihr gleich mal 4.444 Points gutgeschrieben. Ist das nix? Also, ihr helft mir, ich helf euch. Wunderbar, und ihr verdient sogar noch beim Spielen. Mhm. Hört sich jetzt wirklich schlimm an, gell? Aber ich hab auch lange überlegt, ob ich das überhaupt als App der Woche nehmen soll. Aber da ich das jetzt schon so lange benutze, keinerlei negativen Auswirkungen gespürt habe und die Firma absolut schnell und fair ausbezahlt und jetzt auch noch die Fernsehwerbung von denen angelaufen ist, ja, da kann man schon davon ausgehen, dass es eine absolut seriöse Firma ist. Und das schlägt sich dann auch wieder in den im App Store nieder. Ja. Bei den Bewertungen, das hat nämlich eine ausgesprochen gute Bewertung bekommen, diese App. App-Like liegt bei 4,4 bei den Bewertungen, ja. 4,4 Sterne, das ist wirklich super, ja. Und über 250.000 User haben das schon bewertet, ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Installationen gibt's dann, also zwischen einer Million und 5 Millionen liegt die Installation momentan für eine deutsche App, ist das schon ziemlich gut. Also es funktioniert, es ist gut. Ihr könnt übrigens nicht nur bei PayPal auszahlen lassen, sondern ihr könnt dafür auch Amazon-Gutscheine kriegen oder euch Google Play-Guthaben auszahlen lassen. All das geht, ist das nix. Ja, Wahnsinn. Und ich hätte es am Anfang nicht geglaubt, aber es funktioniert tatsächlich, es geht, es ist ernst gemeint und das ist eine seriöse Firma. Und wenn ihr euch fragt, wie die Geld verdienen, auch das habe ich mir gut durchdacht. Ja, das geht ganz einfach. Die Firmen, die dort Apps anbieten, das sind fast alle, die eben so Pay-to-Play Free-to-Play Spiele anbieten, die man aber eben mit Items ausrüsten kann, dann eben kaufen kann Sachen, ja. Zum Beispiel Diamanten oder was, um im Spiel weiterzukommen. Forge of Empire ist zum Beispiel auch einer von den Spielen, die da drin ist. Übrigens sind es aber alles personalisierte Vorschläge, die ihr bekommt. Also das heißt, die Tatsache, dass jetzt irgendjemand Forge of Empires per App-like spielen kann, heißt es noch lange nicht, dass ihr das könnt. Der scannt natürlich auch, das habe ich ja gesagt, und sieht, was für Spiele ihr zum Beispiel drauf habt. Und anhand von diesen Spielen empfiehlt er euch weitere Spiele. Ja, also so sieht es aus. Und das hat natürlich eben den Grund, damit nicht jeder jedes Spiel einfach so installieren kann, weil dann könnte man das System auch sehr schnell zerstören, ja, wenn man das dann macht. Aber die Firmen zahlen natürlich dann dafür, dass diese Apps bei App-like drin sind. Ja, App-like zahlt dann einen Teil von diesen Einnahmen quasi wieder raus. Und die Firmen stellen ja im Vorfeld schon ein, wie viele Coins ausgeschüttet werden. Ja, also es gibt da welche mit wenig Coins, mit einigermaßen Coins, mit viel Coins und mit sehr viel Coins. Ja, und da hängt es davon ab, was der Entwickler der App, ja, das Spiel zum Beispiel, da macht und kriegt er auch entsprechend dann das vergütet von App-like. Übrigens gibt es nicht nur Spiele, sogar Lieferheld hat die App bei App-like drin, das heißt, wenn ihr also immer nach einer Pizza sucht oder so, dann läuft da der Zähler, ja, und ihr kriegt dafür auch Points, ja, oder viele andere Sachen gibt's da, ja, Einkauf, Apps und ach, was weiß ich noch alles, sehr, sehr viel, jedenfalls, der Hauptbereich ist zwar Spiele, aber wie gesagt, es gibt auch Anwendungen, ja, also App der Woche, App-like, ja, und wenn ihr auf den Mobile Reference Link klickt bei auf der Seite, dann krieg ich was dafür und ihr kriegt noch was dafür, nämlich 4444 Punkte gleich von vornherein. Gut, damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Na, vielleicht nicht ganz für diese Woche, denn es wird noch der Livestream am Mittwoch geben zur Google I.O. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Community The Netcast auf YouTube. Ja, dort könnt ihr alles loswerden. Die Links und Informationen findet ihr unter uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcast.com, wie geht man den Herzen denken? Thenetcasts.com mit S hinten, sonst landet ihr irgendwo anders. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!